Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Wir machen das mit dieser Transparenz. So, ja genau. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Die Aufzeichnung ist gestartet. Man hört den Radbert schon twittern. Das Protokoll ist, was noch nicht gefüllt ist, was im Laufe des Abends passiert, ist links zu finden. Und heute wird es ja dann doch noch ein bisschen interessant, weil wir dann noch drüber sprechen werden, was tun wir denn jetzt? Wer mag denn mal loslegen? Ich habe so viel geredet in den letzten 48 Stunden. Aber Ingo, vielleicht magst du einfach mal so die Wahrnehmung aus deiner Sicht anfangen. Bitte? Ach, wenn der Ingo schon da ist und die ganzen anderen Leute, dann lass uns mit dem Newsletter-Relaunch anfangen. Habe ich gerade. Sag ich ja gerade. Dann mach das. Lecker, dann nimm das mal mit in die Hand, Radbert. Muss man eben neu starten, glaube ich, oder hört ihr mich gut? Ich höre dich. Ja, ich höre dich auch. Ich habe irgendwie Lag. Ich starte mal eben kurz. Du leckst wirklich, du musst tatsächlich neu. Ich habe es jetzt hier, um was für ein Relaunch geht das? Von dem Newsletter. Radbert ist gar nicht, so, deswegen hatte der ist Dennis nicht gefunden. Da, dann kann ich ihn ja loben. Mist, jetzt ist er wieder da. Aber ja. Nee, Radbert, dann mach du weiter. Bista, wie heißt denn du nochmal mit Vollnamen? Bista ist gerade weg. Ich dich ins Bett ein. Bianca. Ja, Thema Newsletter. So wie das am Anfang experimentell wurde, hat das einfach oft funktioniert, weil es uns nicht gelungen ist, ausreichend Beteiligung dafür zu generieren. War vielleicht ein bisschen zu hoch aufgehängt mit den ganzen Sparten und so weiter und ein bisschen viel erwartet, dass die Leute da selbstständig auf den Zug aufspringen und halt permanent nur sich überschlagen vor Contentlieferung. Und auf der Seite ist es auch so, dass bei mir es von heute auf gleich passieren kann, dass ich mehr Aufträge habe und dann muss ich halt die bearbeiten, dann kann ich nicht den Newsletter rausbringen. Dann kann ich auch manchmal nicht mal die eine Stunde der übrigen, die es eigentlich bräuchte, auf den Knopf zu drücken, denn das Rausbringen ist eigentlich ein vergleichsweise einfacher Prozess. Den könnte im Grunde übrigens jeder andere außer mir erledigen, selbst wenn er nicht so wahnsinnig fit in dem Redigieren ist, was auch alles sauber dokumentiert. Und das nächste ist natürlich dann eine verdammte Eitelkeit, die dann auch ganz oft dazu führt, dass ich mir denke, im Grunde müsste dies noch rein oder im Grunde müsste das noch rein und bevor das nicht ist, ist es eigentlich sinnlos, einen Newsletter rauszubringen, weil die wichtigsten News der Woche da nicht drinstehen, so nach dem Motto. Und ich habe immer mehr, solange bis es dann halt irgendwann spät ist. Ne? Und eine Kombination dieser Zeichenfaktoren ist jetzt 6 Wochen nicht passiert. Und von daher, und dazu kommt übrigens, dass uns bisher noch nicht gelungen ist, zu eruieren, wie gut er angenommen wird. Denn es ist weder vernünftig nachzuvollziehen, wie viele Leute auf die Wiki-Ausgabe zugreifen, noch wie viel sich ihn untereinander weitergeben, noch wie viel das überhaupt interessiert. Und Abonnenten, ja, die haben zuletzt, so als ich geguckt habe, so bei ungefähr 60 stagniert, die sich den per E-Mail lassen. Und für diese Zahlen, und wenn man und dazu kommt, in den letzten 6 Wochen hat sich eigentlich erst relativ spät irgendjemand mal gemeldet, und das noch Krähen Nestler, und mal gefragt, wo der Newsletter überhaupt bleibt. Ansonsten scheint er nicht groß vermisst worden zu sein. Von daher scheint es geboten, den Aufwand deutlich runterzuschrauben. Klaus? Klaus, du schreist uns an. Deine Lippen sind rot, aber ich höre ihn nicht. Ich höre nichts. Schick. Was hältst du denn von der Idee, die ich per Mail geschickt habe bezüglich des Newsletters? Ja, ich habe es nicht mehr so ganz vor Augen. Du wolltest vor allen Dingen den Terminteil deutlich zusammenstreichen, ne? Und die anderen Sachen halt mehr so auf Schwerpunkte reduzieren. Ja, also ich dachte so, die ewig gleichen Stammtische und Kreisvorstandstreffen interessieren vielleicht weniger als Infostände und das, was eben so an irgendwelchen Cons. Jetzt hören wir dich. An irgendwelchen Cons oder Treffen NRW-weit los ist. Ja, ich denke also, der Terminteil ist einer der wichtigeren Teile, selbst wenn da vielleicht zu viele Stammtischtermine drin sind. Was auf jeden Fall nicht mehr sein muss, denke ich, ist diese ganze Vorstrukturierung. Ich hatte ja im Grunde gerechnet, dass die Leute dann zusehen, dass sie mit ihren Aktivitäten da reingeklettert haben. Ich hatte da auf so einen gewissen Schneeballeffekt gehofft und dass also viele Leute dann vielleicht was reinschreiben, was ihre Gruppierung vor Ort irgendwie gerade reißt. Das ist ja nicht eingetreten. Und um es Leuten einfacher zu machen und vor allen Dingen uns auch zu machen, das zu sortieren, haben wir das ja vorstrukturiert. Das ist dann doof, wenn bei 80% dieser ganzen Überschriften dann quasi nichts drinsteht, außer regelmäßiger Stammtischtermin. Ja, genau das meine ich. Ich höre dich total abgehackt. Geht das den anderen auch so? Ja. Ja. Ach, shit, ich habe keine Ahnung, was ich daran ändern soll. Milliarden zu den etwa 260 Abonnenten der Arbeit, die dahinter steckt. Das ist nicht unser Kerngeschäft. Unser Kerngeschäft ist der Podcast, dass das gut läuft. Kalender ist natürlich eine wichtige Sache, aber Kalender, Daten kriege ich auch so mit über Twitter und über die Mailinglisten etc. Also ich muss ehrlich sagen, wenn das Ding jetzt nicht mehr erscheint, meine ich Ihnen ehrlich gesagt keine Fälle nach. Ich bin jetzt leid für die Idee, war ja ehrenvoll, aber wir haben, ich bin der Meinung, wir sollten uns auf unsere Kerngeschäfte, dass wir auch gerade konzentrieren, denn das ist schon gut, dafür sind wir dafür. Klaus, ich gebe dir vom Prinzip her recht, aber erstmal muss ich sagen, dass Radbett, wenn du es vertragen kannst, ich fand den Newsletter schon sehr geil, habe selber nicht immer alles gelesen, weil ich eben meine Kernaufgabe beim Podcast sehe und ich glaube, der Anspruch von Radbett an uns war ja auch nicht, dass wir uns jetzt um den Podcast, um den Newsletter en Detail kümmern. Aber Radbett wollte das Label Krähennest mitnutzen und damit uns zusammenarbeiten, wo sich eine Schnittstelle ergibt. Insofern sind wir ja auch nicht irgendwie behelligt worden damit, dass wir jetzt uns da um den Newsletter kümmern mussten. Aber wenn der Newsletter jetzt ganz verschwindet, und jetzt ist schade, dass Radbett nicht da ist, ich schneide die Stille ja eh hinterher raus, dann lass uns mal eben kurz warten, dass der Radbett wieder auftaucht. Ja, da ist er wieder, dann rede ich mal weiter. Radbett, ich hatte dich gerade gelobt für den Newsletter und habe Klaus insofern recht gegeben, als dass es zwar nicht unser Kerngeschäft ist, aber wir auch damit nicht behelligt wurden. Es war ja untereinander immer klar, weil ich auch für mich gesagt habe, Newsletter schreiben habe ich persönlich jetzt nicht viel Freude dran. Ich finde das Ding aber gut. Und wir haben natürlich schon gemerkt, dass das Ding auf einmal nicht mehr aufgetaucht ist. Wie das außen wahrgenommen ist, wurde, weiß ich nicht. Wenn man aber den Newsletter einkürzt und vielleicht die Häufigkeit ein bisschen reduziert, wäre das schöner, als finde ich, als wenn man das ganze Ding einstampft. Was meinen denn die anderen? Also, vielleicht nicht gut, das ist natürlich, wenn es funktioniert, ist es eine schöne Sache, aber es funktioniert ja anscheinend, dass ich Abonnenten, die sagen, finde ich nicht tragend für die Arbeit, die dieser Rat das macht. Und, ich weiß nicht, wir haben so viele Sachen, die wir lesen. Wir machen Newsletter, weiß ich nicht, Post etc. und alles, also. Ich sagte auch, du hast ja recht. Die Termine ja, aber dann in den Kalender rein auf der Landesseite. Du hast ja recht, dass wir so viel lesen, aber wir haben mittlerweile 35.000 Mitglieder, ein riesen Wiki und ich glaube, dass es für jemanden, der nicht so tief drinsteckt wie wir alle, von außen quasi ist die Piratenpartei nicht zu handeln. Da ist so ein Newsletter eine richtig geile Sache, weil einfach zusammengefasst die Dinge erscheinen, die vielleicht Leute interessieren, die sich die News nicht auf anderen Wegen eh alle sowieso besorgen. Deswegen fände ich es schade, wenn man das Ding dann deswegen so wegputzen würde. Aber Klaus, du hast recht, also der Newsletter ist jetzt für mich nicht so interessant, wobei ich auch nicht alles weiß, was da drin steht, um Gottes Willen, aber ich glaube, der Radwert muss für sich einfach entscheiden, der hat das beste Gefühl dafür, wenn er sagt, er will das weitermachen, ob der Aufwand, sag mal, für die Ernte lohnt, und die Ernte ist ja, dass das Ding wahrgenommen und konsumiert wird, und das können wir, glaube ich, alle eh nicht einschätzen. Ja, ich hatte mir überlegt, wir stellen ihn einfach quasi so um, dass wir da nicht mehr groß hinterherrennen und sammeln und sonst irgendwie was, sondern wir schreiben im Grunde einfach nur noch das rein, was wir, die Macher, interessant genug finden und wo wir Lust drauf haben. Ne? Und wenn die AKs oder sonst wer irgendwie eine interessante Initiative hat, dann sind sie eingeladen, dazu beizutragen, auf die Art und Weise, und dann nehmen wir das halt rein. Wenn nicht, dann steht da eben nichts drin. Ist denn mal so eine ganz dumme Frage, ist dann mal definiert worden, wen man mit diesem Newsletter erreichen will und was man darüber kommunizieren will? Also jetzt nicht die einzelnen Punkte, sondern eher so die Inhalte, die grobe Marschrichtung. Am Anfang wollte ich quasi komplett einfach so im Verband alles läuft und Aktivitäten. Hast du den Newsletter mal gelesen? Ja, aber die Frage, die sich mir jetzt halt eben stellt, das heißt, die Zielgruppe sind die Piraten oder auch welche Zielgruppe außerhalb der Partei? Die Zielgruppe sind vorwiegend die Piraten des Landesverbands Nordrhein-Westfalen, wobei ich von Anfang an auch eine Möglichkeit schaffen wollte, dass Nichtmitglieder des Landesverbandes den praktisch abonnieren können oder einsehen können oder auf jeden Fall können. Und ich hatte mir davon hoffen, dass wir sowas Ähnliches wie eine Vorreiterrolle mal wieder spielen. Weil es ging halt darum, darüber zu informieren. Ich hatte den Eindruck, es gibt eine ganze Menge Aktivitäten, die laufen auf allen möglichen Ebenen. Und die wenig voneinander wissen, da stellenweise viel Nachahmenswertes bei rumkommt und viele Räder doppelt erfunden werden, und da halt einfach durch diesen Informationsaustausch das zu verhindern, dass man zu viel reinsteckt in Sachen, die andere Leute schon gelöst haben. Zum Beispiel super Aktivität, letztens hier das in Bielefeld oder wo das war mit der wöchentlichen Mitversammlung oder wie die das nennen. Ne? Und auf der anderen Seite auch halt Informationen zu Beteiligung. Ne? Wenn irgendwo thematische Akten laufen, wenn man nichts davon weiß, kann man da auch nicht mitmachen. Also ist der erste Schritt zur Beteiligung die Information. Also ich würde mir wünschen, eine Zusammenfassung, ob jetzt wöchentlich oder 14-tägig, weiß ich nicht, von wirklich allen Sachen, die so in Nordrhein-Westfalen stattfinden, die jetzt nicht ganz regional sind. Weil das in der Zusammenfassung finde ich das nirgendwo und ich ziehe mir sonst solche Informationen aus irgendwelchen Mailinglisten und das ist so ein bisschen mühsam, weil sich ja die Termine ohnehin alle überschneiden, muss man dann noch Prioritäten setzen. Und das Zweite wäre halt, dass ich es wichtig fände, wenn Infostände irgendwie auch veröffentlicht wären, weil Infostände eigentlich immer Personal benötigen und auf die Art und Weise dann vielleicht auch ein bisschen bekannter werden. Mach's gut, Henry. Was? Henry hat sich gerade per Chat verabschiedet. Ja, alles, was in Nordrhein-Westfalen so im Landesverband passiert, ne, das ist am Anfang so der Anspruch. Ich denke aber, dem können wir nicht gerecht werden, wenn es darum geht, diese ganzen Aktivitäten, die laufen, dass wir auch noch recherchieren und darüber berichten müssen. Das können wir einfach nicht bei allen leisten. Wir müssen also da zukünftig eine Auswahl treffen und die Auswahl wird nach Interesse laufen müssen, denke ich. Also, und das mit den Infoständen ist übrigens nochmal, um darauf zurückzukommen, weil das mit dem Kalender zusammenhängt. Ich weiß nicht, ob du in der Öffentlichkeitsarbeit mitgelesen hast. Da gibt es ja diese Kalender-Webseite mit diesem Kalender-Applet, der halt aus dem Wiki fischen kann. Die hat ja Alexander Reins programmiert, die ist aber leider gerade kaputt. Und da hatte ich ein E drauf angespitzt, dass er die A repariert, dass wir die B ausbauen, mit ausbauen, sodass das halt Termine erfasst und Fraktionstermine und allgemeine Feiertage und Leitmessen und sowas halt. Aber der ist doch jetzt schon unübersichtlich, weil da jeder Stammtisch draufsteht. Ich meine, das ist nicht unseren Terminteil. Was? Sondern ich meine die Webseite Kalender NRW. Ja, die meine ich auch. Die meine ich auch. Wenn die überfrachtet ist, dann müssen wir, das ist dann, denke ich, ein Problem. Aber grundsätzlich denke ich, zumindest hatte ich die Frage mal letztens aufgeworfen in der ÖA, hat bisher noch keiner irgendwie darauf reagiert, weil es letztens zu viel anderen, soweit ich die Aufmerksamkeit gebunden war. Ich denke, Überfrachtung wäre ein Problem, das man durch Design lösen kann. Dass man halt irgendwie bestimmte Termingruppen ein- und ausblenden lassen kann, halt zusammenfasst, weitig und diese Farbkodierung nach Ausbau. Ich denke, das kann man in den Griff kriegen. Und was man dazu halt leisten muss, ist eine Terminredaktion. Aber das ist nicht unbedingt Aufgabe des Krähennestes. Ne? Das können wir auch anderweitig lösen. Nur darauf können wir dann aufsatteln. Und entsprechend müssen wir halt auch auswählen, welche Termine und wie weit im Voraus wir dann aber nur noch von denen übernehmen, sodass das quasi die zentrale Stelle, wo Termine gesammelt werden. Ja, für den Newsletter könnte man ja zum Beispiel auch, wenn man das sieht auf einer Mailinglist, hier bietet einer ein Barcamp an oder irgendein Con oder was weiß ich was, diese Leute mal für den Anfang gezielt ansprechen, dass sie das bitte selber auf den Newsletter setzen, vielleicht mit deiner Hilfe oder mit meiner Hilfe, dass sich das vielleicht irgendwie einbürgert, weil diese Leute, die sowas organisieren, sind doch auch daran interessiert, dass möglichst viele zusammenkommen. Ja, das ist so eine Sache. Und die Sache mit vom Standbischterminen entfrachten, das ist im Prinzip auch eine gute Sache und vor allen Dingen auch deswegen, weil im Zuge dieser Newsletter-Entwicklung ja eine ganze Menge Aufräumung im Wiki stattgefunden hat. Und wenn man mal ehrlich ist, kann man sich da momentan im Wiki dank dieser Geschichte doch ein bisschen besser zurechtfinden als vorher. Ne, die Arbeitskreisseite, die Arbeitsgruppenseite, die Crew-Seite und so weiter, das ist ja eigentlich auch alles ziemlich auf Vordermann gebracht, ne? Ja, soweit ich das darf. Da sind leider Gottes sehr, sehr viele Seiten sind in Nordrhein-Westfalen gesperrt. Da spreche ich gerade mit der AG Wiki, weil das finde ich eigentlich nicht richtig. Die sind auch teilweise sehr alt. Ja, das noch ein bisschen weiter geht, denke ich, dann ist es nicht mehr das Problem Piraten, dann reicht es, wenn wir quasi so als Stehsatz, sage ich, recht sogar in Kurzform mit so einer Bitly-Abkürzung die entsprechenden Findeseiten verlinken. Ne? Und dann müssen die Leute halt da mal gucken, dann wird es auf jeden Fall ein bisschen einfacher, die zu finden. Da müssen wir das wirklich nicht mehr alles bringen. Dann müssen wir halt im Terminteil nur auf, sag ich mal, Sachen hin, woran man sonst so nicht stört. Halt irgendwie Cons, Infostände und überregionale Dinge und so was. Also im Zuge dessen, dass du das ja auch als PDF zur Verfügung stellst zum Ausdrucken, finde ich, so ein Ding sollte auch nicht länger werden als 2 DIN A4 Seiten. Dann würde es vielleicht auch ausgedruckt häufiger mal auf Stammtischen liegen, zur Information für alle. Ja, findest du das nicht super kurz? Da kriegen wir nicht auch runter. Ich habe mir die PDF ehrlich gesagt noch nicht so richtig angeguckt. Ich weiß gar nicht, warum das immer so viel geworden ist. Aber das waren ja irgendwie, was weiß ich, 40 Seiten oder so zum Schluss. Ja, habe ich nicht genau mehr im Blick, aber es kann sicherlich in dem Bereich gegangen sein, ja. Und dann auch wenig Inhalt entsprechend und viel Überschriften. So, genau. Das bringt es dann in der Form, das bringt es in der Form dann nicht. Aber andererseits, sobald du mal, also wenn du allein nur anguckst, Kurzabrisse der Podcasts der laufenden Woche, die wir da reingebracht haben. Je nachdem, wie viele Podcasts laufen, kriegen wir die 2 Seiten schon, denke ich, allein mit diesen Kurzabrissen voll. Von daher ein bisschen wahrscheinlich sein müssen, aber den Umfang deutlich eindampfen und dabei den Inhalt deutlich erhöhen, da ist auf jeden Fall die richtige Richtung, da denke ich auch. Ja, kommen wir zum Fraktionsressort. Das möchte der Henry ja weitermachen. Und Ingo, hörst du noch? Ja, ja. Also ihr hättet da praktisch freie Hand von uns aus, ne? Also der Henry hat das bisher immer so gemacht, dass der hatte ja eh diese Antragsseite gepflegt, und Anfragenfabrik oder sowas, und auf einer Wiki-Seite dokumentiert, welche parlamentarischen Anfragen derzeit so laufen, welche Abgeordneten da irgendwo Mithilfe suchen bei bestimmten Anfragen etc. und welche gelaufen sind und immer eingepflegt, welche rausgegangen sind und welche Antworten gekommen sind. Und dann hat er halt optimiertes Sitzungsprotokoll, jeweils immer von den Fraktionssitzungen eingepflegt. Das war im Prinzip das, was bisher im Fraktionstag gelaufen ist. Aber da könnte man meiner Sicht jede Menge mehr machen, um halt die Arbeit der Abgeordneten mal zu porträtieren. Ja, also die Fraktionsprotokolle werden ja bei uns in der Pressestelle erstellt, die werden auch weiterhin erstellt und die sind ungefähr 2 Stunden nach Ende der Fraktionssitzung fertig, also die rüber zu kopieren, das ist sicherlich nicht das Ding. Die werden ja auch bei uns online gestellt auf dem Blog. Was schwebt euch noch vor, was wir liefern könnten oder sollten? Ja, wie soll ich sagen? Die Leute fragen sich ja halt, was diese Abgeordneten den ganzen Tag so machen. Das heißt immer, die tun so viel. Und ich glaube, das ist auch unbesehen, dass die viel zu tun haben. Aber was die konkret machen, dringt wenig nach außen. Also dokumentiert ist, welche Anfragen liegen. Und dadurch, dass Kai sich darüber gelegentlich in der Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit auslässt, ist klar, dass die sich einen inoffiziellen Wettbewerb liefern, wer die meisten kleinen Anfragen raushauen kann. Ansonsten ab und zu die ein oder andere öffentliche Fraktionssitzung gesicht, wo viel über Kaffeemaschinen und Bleistifte und wenig über Politik gesprochen wird. Und man kann gewisse Dinge auf Twitter lesen, wenn sich mal wieder jemand über sein Sexleben verbreitet oder einen ganzen Tag Interviews geben muss, weil er sich über sein Sexleben verbreitet hat und auf einmal unversehens hoch in der Bildzeitung steht. So, muss es aber ja mehr geben. Und man könnte das ja auch, sag ich mal, ein bisschen gezielter und ein bisschen vorteilhafter darstellen. Ich werde mir größte Mühe geben, das zu tun. Ich habe auch schon gehört, dass du wahnsinnig eingespannt bist. Also ich erhege da nicht jetzt die Irrenerwartungen. Ne? Aber ich will nur sagen, ihr habt da völlige Gestaltungsfreiheit. Und ich weiß auch, dass du ein kreativer Mensch bist, Ingo. Von daher, hier ist es ein Medium und im Prinzip tu, was du willst. Also Botschaft ist angekommen. Ich sag mal so, ich lade gerne jeden Einzelnen von euch mal ein, einen Tag mitzulaufen, um mal mitzubekommen, wie das denn tatsächlich in dieser Fraktion, in diesem Gebäude da in Düsseldorf abgeht. Und es ist... Man hört dich nicht. Und so gerade so spannend. Spannend wurde. Mann. War immer diese Zensur. Ingo. Das war Zensur. Das war der Widerstand. Ingo, zack, weg. Ingo hat jetzt ein schwarzes Lieferwerk vor dem Haustier stehen. Da bin ich wieder. Ich weiß da gar nicht, warum. Doch keine Zensur. Das ist so ein kleines Handlerklapp. Gerade wird spannend. Die Men in Black haben dich geholt. Ja, und damit bin ich fertig. Ich danke für eure Zustimmung. Tschö. Ja, jetzt hat er eine Knarre am Kopf. Nein. Also ich lade jeden ein, einfach mal einen Tag mitzulaufen, um mal mitzubekommen, wie das da auf diesen Fluren so abgeht. Es ist alles andere als strukturiert, aber das ist wahrscheinlich auch das Piratige daran. Ich tue mich im Moment tatsächlich schwer, jetzt unabhängig von Gränennest, sondern grundsätzlich Informationen selber zu bekommen. Wir werden nächste Woche hoffentlich unser PR-Konzept thematisieren, was im Übrigen auch öffentlich sein wird, also wir werden das streamen. Den Termin werden wir dann noch kundtun, da könnt ihr gerne mal die Diskussionen, die dann da aufploppen werden, auch gerne mitverfolgen. Ingo, das ist jetzt wirklich nicht das Wichtigste, aber ich frage trotzdem mal eben kurz mit dem Streaming. Du hast das noch im Auge, dass wir gerne Aufzeichnungen haben wollen, ne? Ja, das ist mir bekannt. Nein, das ist mit drin aufgenommen, dass wir halt eben die YouTube-Filme zerschnipseln und dann einzelne Reden hochladen und genau das gleiche analog mit den Filmen. Okay, erinnern. Erzähl weiter. Ja, das ist mit drin. Ja, also ich sag mal, 30-40% meines Tages verbringe ich damit, Informationen hinterherzulaufen. Und wenn ich sie dann habe, dann müssen wir sie halt eben auch kommunizieren. Und das passiert im Moment noch überwiegend mit Pressemitteilungen. Und ich habe da eigentlich zwei Meinungen in der Fraktion. Die einen sagen, wir machen viel zu wenig an Pressemitteilungen und die anderen sagen, wir machen viel zu viele. Da irgendwo so den Mittelweg zu finden, ist meine tägliche Herausforderung. Was meinst du denn selber als Pressesprecher? Ich sag mal so. Zwei Worten zusammenfassen. Nee, und das sprengt auch das Thema von heute Abend. Und das nimmt mir auch so ein bisschen die Pointe von der Präsentation nächste Woche vorweg. Das wäre blöd. Ja, okay. Nichtsdestotrotz muss ich immer wieder dran. Stille wieder. Das schwarze Auto. Ja, ich bin da. Nein, ich habe eine Taste. Nein, ich habe eine Taste als Sprechertaste hier belegen, wie ein Hakt. Also so. Jetzt habe ich doch hier die Leertaste. Du musst deine Bierflasche auf die Taste stellen. Verstehe. So mache ich das auch immer. Oder den Ellenbogen. Ich erinnere immer wieder gerne daran, dass wir ja die Piraten sind und es sehr vieles anders machen wollen. Und wenn ich mir angucke, was alle anderen Fraktionen machen, dann ist das Pressemitteilungen schreiben. Wenn wir es anders machen wollen, mit dem Bürger kommunizieren wollen, mit modernen Mitteln kommunizieren wollen, dann fallen Dinge ein, die wir noch parallel zu Pressemitteilungen machen könnten. Und dazu gehört halt auch, ja, ein Newsletter, meinetwegen sehr gerne mit Unterstützung oder mit Hilfe vom Krähennest. So, und von daher müssen wir da einfach mal gucken, was auch die Diskussion nächste Woche ergibt. Wenn die Abgeordneten sich einig sind, dass wir nur und ausschließlich Pressemitteilungen schreiben sollten, auch diese Meinung gibt es, dann wird das die zukünftige Marschroute sein. Und wenn Abgeordnete sich finden lassen, die der Argumentation folgen, dass wir ja auch Pressemitteilungen schreiben, aber noch ganz viel anderes machen müssen, werden wir da die Priorität legen. Nichtsdestotrotz, wir sind zu zweit in der Pressemitteilung, in der Presseabteilung. Ja, wir sind drei, aber zwei Teilzeitler, die sich eine Stelle teilen. Und von daher habe ich 80 Stunden die Woche zur Verfügung, um zu kommunizieren. Und diese Zeit ist endlich. So, und von daher. Taste. Das mit der Bierflasche war keine gute Idee. Ich glaube auch. Vom war das ja, ich muss mal eben keine Bierflasche. Teetasse. Keine Ahnung, was damit ist. Mit dieser. Nein, also wie die zukünftige Marschroute der Kommunikation ist, mag ich heute noch beurteilen, weil das wird sich nächste Woche dann bei der Diskussion. Ich habe dieses Konzept geschrieben, wo ein Newsletter-Part mit drin ist und auch diese Audio-Files und Video-Files alles machen kann. Bis hin zu Vodcasts und auch eigenen Podcasts, so Erklärstücke auf der Internetseite. Also da gibt's ganz, ganz viel, was ich mir vorstellen könnte. Aber es hängt halt eben auch so ein bisschen davon ab, was die Piraten sich Piraten wollen. Und da gibt es halt auch Leute, ja, die ausschließlich die Kommunikation, Pressemitteilungen sehen. Wann ist die Diskussion? Ich bin da gerade noch in der Terminfindung. Es läuft im Moment auf Dienstag hinaus. Alternativtermin wäre der 10.10., das ist dann der Mittwoch danach. Also der Mr. Topf ist doch eigentlich sehr gut angekommen mit seiner Kritik damals und dem Hinweis, dass Pressemitteilung als einziges Kommunikationsmittel und das auch noch One-Way vielleicht nicht der richtige Weg ist. Ja, grundsätzlich ja. Wir haben auch einige Ideen von ihm mit in dieses Konzept reingenommen. Er macht ja jetzt auch unsere Internetseite, die wir dann hoffentlich im November online schicken können. Aber wir haben 20 Piraten. 20 Piraten bedeutet auch mitunter 20 Meinungen. Und 20 Leute, die darauf bestehen, diese Meinung kundzutun in epischer Breite. Über mindestens 20 Mailinglisten, ja. Ja, so ist das. Ja, also von daher, ich bin selber mal gespannt, was wir da zukünftig tun. Zurück zu unserem Thema hier. Wenn ihr einen Newsletter habt und regelmäßig bringt, dann können wir uns sicherlich regelmäßig zusammensetzen und dann überlegen, wie unsere welche Informationen von uns aus der Fraktion dann zu euch kommen. Ob das dann ein Extrakt, und das wäre mir natürlich am liebsten, Synergieeffekte zu nutzen, also Inhalte von unserer Internetseite rüberzuziehen in eure Newsletter. Das kann aber auch, was ich mir gut vorstellen könnte, ein wöchentlicher... Ja. Da war er weg. Mumble ist irgendwie auch so eine Hassliebe. Die Feststelltaste kann man nicht nehmen, ne? Das wäre natürlich geschickt, aber dann kann man das anlassen. Das ist auch eine Alternative. Ich nehme, wo er sich selber immer raussucht, ob ich spreche oder nicht. Das ist viel komfortabler. Ja, und alle hören dich tippen und gelegentlich auch telefonieren mit anderen Menschen. Oder atmen. Oder meine Mutter anschreien. Aber ich meine, ein bisschen schwul ist immer. Ja, ja. Solange es nicht das gewisse Etwas ist. Nein, ich habe nur wieder schlechte Gedanken. Abend erstmal. Hi, Harry. Schon wieder schlechte Gedanken. Schlechte Gefühle. Claudia. Super, der vierte Pirat geht allein ins Tonstudio. Ach, da ist er. Hallo, Harald. Harald. Guten Abend. Ja, Ingo, du hast jetzt die ganze Zeit irgendwie die Lippen rot und man hört trotzdem nichts. Ah. Jetzt wieder? Jetzt wieder. Die Bierflasche zittert. Ich habe jetzt gerade mal den entsprechenden Sammelpad nochmal in Channel gepostet. Zu ihn dir nochmal auch konkret. Das Entstehungskonzept des Newsletters ist bislang... auf halt diese ehrenamtlichen freiwilligen Beiträge ausgerichtet. Deswegen gibt es halt diese Sammelpads, die einmal in der Woche auf Null gestellt werden sollten, theoretisch. Wir müssen die sicherlich zusammen streichen und ein bisschen kleiner fassen und wollen ja auch jetzt nicht mehr so viel aufnehmen und so weiter und so weiter. Aber vom Prinzip her denke ich, das Prinzip hat sich so halb bewährt. Von daher würde ich sagen, wenn du irgendwas nochmal reinschreiben willst, schreib es halt einfach in das Sammelpad und Deadline ist immer eigentlich samstags 19 Uhr und ich versuche in Zukunft meine Eitelkeit zu unterdrücken und alles andere und einfach dann wieder Samstag regelmäßig um 19 Uhr draufdrücken. Das heißt, wir haben jetzt wieder ein Pad, richtig? Nein, das Pad für Fraktions- und Vorstandsressort und anderen denke ich, na gut, wenn wir das wirklich massiv zusammenstreichen, dann reicht eigentlich ein Pad, ne? Ja, bitte. Okay, dann machen wir das so. Der ist auch viel einfacher und schneller zum Veröffentlichen, wenn man dann nicht 6 Pads expedieren muss. Wie viele Newsletter, wie oft wollt ihr diese Newsletter rausschicken? Ja, bisher haben wir den wöchentlich veröffentlicht. Da war auch eigentlich meistens ganz gut Material und wöchentlich hat sich immer irgendwas ergeben. Könnte sein, dass das ein bisschen zu häufig ist. Vor allen Dingen uns, weil wir das nicht so häufig leisten können. Kann ich nicht beurteilen. Also was ich mir stellen könnte, wir haben ja montags unsere Referentengruppe, die zusammenkommt, um sich selber auszutauschen, an welchen Themen man sitzt und ob man da irgendwie Schnittmengen hat, wo man zusammenarbeiten sollte. Und dann halt eben dienstags die Fraktionsrunde, wo dann die Abgeordneten... Ja, wo dann die Abgeordneten... In beiden? Ja, da bin ich wieder. Woran liegt das denn? So, ich drücke jetzt mal auf den Laptop direkt. Also in beiden Sitzungen sind ja auch Leute von entweder ich oder der andere dann aus der Pressestelle mit dabei. Da könnten wir uns natürlich überlegen, dass wir da eine kurze Zusammenfassung machen und kurz über die Themen, die aktuell in der Bearbeitung sind, was schreiben. Ich wage zu bezweifeln, dass das nachher sehr detailliert sein kann, weil das auch alles nur Arbeitsschritte sind, über die da berichtet werden. Aber das muss es, glaube ich, auch gar nicht sein. Aber da könnte beispielsweise dann drinstehen, dass wir gerade zu den Themen Dichtheitsprüfung und Nichtraucherschutz zusammensitzen und der Abgeordnete da und da gerade aktiv ist. Das könnte man sicherlich machen. Oder was? So, und dann könnten wir das, ich sag mal, Dienstag oder Mittwoch reiben, sodass ihr das dann an dem Wochenende dann, wenn der Samstagabend dann den Newsletter verschickt, das dann halt da drin habt. Das wäre super. Ja, denke ich auch. Nehme ich gerne mit auf. Ansonsten? Also, ja, Andrea, wollte ich nicht unterbrechen. Ansonsten würde ich auch sagen, der Newsletter muss ja jetzt auch nicht irgendwie Anspruch auf Vollständigkeit erheben, wenn dann Sachen fehlen. Dann fangen nämlich vielleicht auch Leute an zu schreien, die man dann gezielt nochmal bitten kann, sich da auch selber dran zu beteiligen. Also da meine ich jetzt nicht die Fraktion mit, sondern so ganz allgemein. Ja, denke ich auch. Solange es keine Ökularias oder Aktionisten sind. Aber dann müssen sie halt sag doch mal, wenn sie schreien, dann haben sie ja gewonnen. Sag doch bitte mal Nuklearia. Nein, ich sage jetzt nur noch gezielt Nucularia. Ich habe nämlich verstanden, dass das Tatsuns Strategie Null Exposure zu gewähren. Je weniger oft du Nucularia schreibst, das sind die Hintertricks der abgefeimten Fachleute. Das ich mir du bist ja, ja, ich muss das ja lernen. Ich kann nicht so schweinisch denken wie ihr Profis. Nein, ich so, das schon. Seid ihr denn soweit mit dem Thema durch? Denke schon, oder? Schon. Von mir aus auch. Gut, also ich nehme mit, ihr habt einen großen Informationsbedarf, den ich versuchen werde zu befriedigen. Ich melde mich dann einfach nach dieser Diskussionsrunde nächste Woche nochmal im Detail bei euch und dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Ingo, hältst du noch ein paar Sekunden durch? Ein paar. Ich gebe dir eine Deadline von 20 Uhr, einverstanden? Vollkommen in Ordnung. Ich habe um 20.15 Uhr auch noch einen Podcast, also von daher. Also, ich versuch aber das Wichtige eben an den anzupacken, was Wichtige für dich. Es gab ja diesen Eklat in der AGÖA. Muss das noch welchen? Jemand? Ach so, den Eklat von Dienstag. Ich meine immer den letzten. Ach so. Den letzten, von dem wir Kenntnis haben. Ja. Oder hast du schon wieder neun, Ingo, wenn du kurz uns auf den Stand bringen willst? Wie war das nochmal, wie man diese Feststelltaste klemmen kann? Nein, also Nichtraucherschutz ist mein letztes jetzt gerade. Okay, ja genau, wir sind genau bei Nichtraucherschutz. Ja, genau. Ich war aber auch heute nicht Landtag, von daher. Ah, genau, Scherz beiseite. Also das ist für mich der letzte, klar. Gibt es jemanden, der dazu noch irgendeine grundlegende Info braucht, um zu wissen, worum es dabei ging? Muss ich irgendwas erklären? Wer hat denn jetzt Ja gesagt? Bista, hi. Erstmal Bista, das haben wir ganz vergessen. Herzlich willkommen im Cleanliness-Team, auch wenn wir es schon geschrieben haben. Dankeschön. Ich mache das auch eben ganz kurz. Das, was für mich am wichtigsten ist, am schockierenden ist, ist die Tatsache, dass die Fraktion in einem nicht öffentlichen Teil unprotokolliert Politik gemacht hat, nämlich entschieden hat, dass man einen Änderungsantrag der SPD zuvorkommend einbringt zum Thema Nichtraucherschutzgesetz. Über den Art des Antrags kann man auch noch diskutieren. Das ist das wiederholte Mal, dass nicht öffentlich getagt wurde und das halte ich natürlich als Pirat für ein Riesenproblem. Wir haben die Sitzung, ich habe ja erst zum zweiten Mal die Sitzung aufgezeichnet für die Veröffentlichung, wir haben die Sitzung veröffentlicht, hör sie dir an und ich denke, dass jeder durchschnittliche Pirat vollkommen austickt, wenn er sich das anhört. Das Ding ist online seit heute Morgen, wir haben uns auch bewusst dazu entschieden, es nicht zu deckeln, haben aber jetzt auch kein Fass aufgemacht. Ich habe es natürlich auch getwittert, aber ich bin jetzt nicht hingegangen und habe da richtig Gas gegeben, um für Verbreitung zu sorgen. Also so, wie wir es mit anderen Dingen halt auch tun. Wobei ein Knall, den der Fraktion meiner Meinung nach sehr gut tut. Ich habe sehr viel telefoniert, auch gerade noch mit Daniel Düngel, der mich ja auch ein bisschen angepupt hat. Oh, jetzt hat der Stoff, der Hamster von meinem Sohn auch eine Piraten-Augenklappe, das ist cool. Entschuldigung. Er hat mich angeranzt. Ich hatte einen journalistisch unklugen Schachzug gemacht, aber ich bin ja auch kein Profi. Es war auch kein Schachzug, sondern ich habe einfach ein Zitat von Achim Müller mit reingesetzt, der das den Antrag kritisiert hat. Und ich wollte es neutral gestalten, das hätte ich nicht tun dürfen. Insofern hatte Daniel recht, auch wenn er ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen ist mit seinem Kommentar dazu. Aber grundsätzlich sind Daniel und ich uns sehr einig. Wir haben vorhin telefoniert, also aus der Sicht ist erstmal alles gut. Das Wesentliche, warum ich mich auch freue, dass der Ingo jetzt gerade noch zuhört, ist, dass wir grundsätzlich, also die Beteiligten, die sich da schon mit beschäftigt haben, der Radbett ist ein Thema, der Meinung sind, dass wir die Basis befragen sollten, was will die Basis von der Fraktion, und das Ziel dabei ist, eine Art Richtlinie zu erarbeiten, die nicht einklagbar ist. Es gibt einen Haufen Gegenargumente, es kann auf dem Flur abgesprochen werden und so weiter, ist uns allen vollkommen klar, kommen wir sofort drauf. Die Idee ist aber einfach zu sagen, wir formulieren, was wir wollen, und wenn ein Fraktionsmitglied oder mehrere sich gegen das entscheiden, was die Basis wollen, dann können wir wenigstens feststellen, es ist eine Entscheidung gegen die Basis, und diese Feststellung können wir nicht treffen. Dazu gehört auch die Definition der Frage Transparenz, zumindest grob. Deswegen habe ich eingeladen, am Mittwoch, den 3. Oktober, zu einer Diskussionsrunde im Krähennest. Da wird es nicht darum gehen, den Eklat nochmal aufzurollen und darauf rumzureiten, dass die Fraktion ja doof ist, sondern genau das Gegenteil. Und jetzt das schöne Wort Agenda-Setting. Ich habe diese Vorstellung, ich habe es gehört. Ich habe diese Vorstellung, dass wir dieses Negativerlebnis umkehren in ein riesen Positiverlebnis. Ich darf ja träumen. Und dieses Positiverlebnis ist, dass wir die Variante Politik 2.0 der Presse, und da kommt dann Ingo ins Boot und unsere AGÖA der Presse vorstellen. Wir haben jetzt ein Konzept gefunden, wir haben uns gefunden, wir haben dran gearbeitet und so sieht jetzt unsere Arbeit aus und das hat die Basis mit der Fraktion gemeinsam beschlossen und das ist jetzt auch die Form der Bürgerbeteiligung, die wir noch weiterentwickeln, aber Step 1, das machen wir jetzt, einen nicht perfekten Step, einen nicht perfekt ausformuliert in allen Details, ganz im Gegenteil, kurz und knapp, aber damit erstmal vorhanden, also erst schießen und dann fragen nach dem Motto und das das muss jetzt erarbeitet werden und wir diskutieren am Mittwoch darüber. So, jetzt bin ich erstmal still und jetzt sag was dazu. Ich sag nur eins, wenn ich kann, bin ich dabei. Freut mich. Ich trage es mir auf jeden Fall mal in den Kalender ein. Ingo, als Pressesprecher, was sagst du denn? Du schreist mich wieder an, Ingo. Wir hören dich nicht. Ach ja, gibt's noch Mute-Taste an diesem Mikro? Ah, okay. So, Bist du mit dem Biertaschenhals an die Mute-Taste gekommen? Das ist schlecht. Es war eine Kamillentee-Tasse, um ehrlich zu sein, aber es macht's auch nicht besser. Na gut. Ja. Eine kleine Verständnisfrage. Also was willst du da jetzt formulieren? So ein, also diese Umfrage, Liquid Feedback und Gedönse, ja. Habe ich verstanden. Und was ist dann das Letzte? Also was ich formulieren möchte, das ist aber meine Idee. Und am Ende ist mir das egal, ob meine Idee sich durchsetzt oder die von Radbert oder die von Person XYZ. Ich kann jetzt nur von meiner Vorstellung sprechen. Und meine Vorstellung wäre eben zu sagen, es gibt die Form von politische, strategische Sitzungen ohne Öffentlichkeit und ohne Protokoll sind erlaubt. Wenn die Basis das feststellt, ist das so. Oder aber Punkt 2, außer Personalien und privaten Sachen ist immer alles öffentlich. Es gibt also keine geheime Strategiesitzung. Oder Variante 3, wir haben eine Teilaufzeichnung, die im Nachhinein veröffentlicht wird. Und da haben wir zumindest eine Teiltransparenz und gestehen der Fraktion somit gelegentliche Sitzungen zu irgendeinem Thema, wo sie meinen, das müssten sie unbedingt haben. Wobei ich das jetzt überhaupt nicht bewerten will, was gut und was schlecht ist, sondern einfach nur, das wären so die drei Varianten, die ich jetzt zur Abstimmung ins Liquid Feedback geben würde. Du übersteuerst einfach extra drauf. Entschuldigt, ist das jetzt ein bisschen besser? Ja. Ingo. Also, oh Gott. Ja, kann ich nachvollziehen. Machen. Wie man jetzt diese drei zur Verfügung stehenden Antworten formuliert, muss man dann vielleicht nochmal im Detail drüber gucken. Also es geht, Entschuldigung, ich will mal unterbrechen, es geht jetzt nicht darum, diese drei Varianten zu diskutieren. Das muss diskutiert werden, aber eben auch mit der Fraktion, mit verschiedenen Piraten. Das ist jetzt einfach nur meine Idee, aber das ist nicht das Wichtigste. Sondern wichtig ist, was hältst du von der Idee, grundsätzlich etwas zu formulieren, was man dann als Ergebnis der Presse auch am Ende präsentiert und sagt, wir haben jetzt hier Politik 2.0. Ach, auf die Gefahren, dass ich gleich gesteinigt werde. Ich glaube, das ist tatsächlich nur ein Thema, was wir intern innerhalb der Piratenwelt haben. Die Medien, und damit spreche ich jetzt mal ARD, Sat.1, RTL und sowas an, die interessiert das eigentlich in feuchten Kehricht, ob wir das jetzt streamen oder ob wir Politik hinter der Tür oder vor der Tür machen. Die wissen, wir streamen und Punkt. Und das reicht denen. Es gibt sogar einige Journalisten, die immer mal wieder dienstags reinschauen in den Stream und mich anschließend dann anrufen und irgendwelche Interviews haben wollen, basierend auf diesem Stream. Das findet statt, ja. Aber ich glaube, das ist im Moment kein Thema für die Medien, ob wir jetzt alles oder nur 80 oder nur 70% streamen. Das ist, glaube ich, wirklich nur ein Piratenthema. Dann habe ich das vielleicht auch ein bisschen falsch rübergebracht. Ich möchte damit einmal für die Piraten signalisieren, dass wir einen Weg gefunden haben und ich möchte dem interessierten Bürger, Wähler, wie auch immer, signalisieren, wir machen Politik tatsächlich anders, weil das, was bisher von der Fraktion nach außen dringt, ist alles andere als positiv. Das war der Gedanke. Wobei jetzt die PR-Strategie am Ende ist ja nicht der Hauptbeweggrund. Wenn man das noch daraus machen kann, finde ich das toll. Wenn nicht, dann halt eben nicht. Wichtig ist mir eigentlich, dass künftig diese ganzen Eklats und die Streitereien darum, weil Dinge nicht so gelaufen sind, wie die Basis sich das vorstellt, dass man die schlichtweg vermeidet. Das ist der Grund für die ganze Aktion. Und dass wir das jetzt machen. Kann ich verstehen. Ich möchte eine kleine Lanze brechen für diese 20 Leute, die da drin sitzen. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich jetzt Pressesprecher bin und vielleicht sogar per Job Definitionen, die immer gut reden muss, sondern diese 20, die da drin sitzen, die haben mittlerweile mitbekommen, wie es so landläufig funktioniert in diesem Landtag. Und dafür braucht es halt vielleicht 123 Tage, die sie jetzt da drin sitzen. Und sie haben festgestellt, dass man halt manchmal eben nicht so ganz öffentlich diskutieren kann. Aber da lege ich die Hand für ins Feuer. Jeder der 20, und das ist das, was ich mitbekomme, jeder dieser 20 ist sich der Verantwortung bewusst und will immer alles streamen. Und es gab neulich beispielsweise bestimmt eine 10-minütige Diskussion, ob wir jetzt den Stream einschalten oder nicht. Also das passiert auch. Das heißt, was ich auch so auf verschiedenen Mailinglisten gelesen habe, kaum ist man im Landtag, will man gar nicht mehr streamen. Das ist es definitiv nicht. Also die 20 sind sich schon dieser Verantwortung bewusst und haben auch diesen Wunsch. Nur manchmal stößt man tatsächlich an Grenzen, da das einfach nicht. Ja, zum Beispiel Ingo, dann, wenn man so Scheißnummern fahren will, wie diesem sinnlosen Abkupfern von den behämmerten SPD-Änderungsanschauen. Naja, gut, ja, ich möchte auch mal was dazu sagen. Und zwar, aber das wirst du halt nicht verhindern, nur weil du jetzt sagst, das muss immer alles gestreamt werden. Nee, ich muss das so sagen. Also der Punkt, warum die Piraten gewählt worden sind und warum wir auch jetzt im Landtag sind, ist unser Grundsatz klarmachen zum Ändern. Und die Logik muss eigentlich sein, nicht zu schauen, wie funktioniert Landtag Politik 1.0 und wir finden uns da ein und basteln da mit und sind als kleine Oppositionspartei so oder so lächerlich, weil die großen Parteien uns im Endeffekt nicht ernst nehmen, sondern wir müssen eigentlich schauen, dass das Know-how, was diese Band im Landtag bekommen, dazu genutzt wird, zu schauen, wo sind eigentlich die Knackpunkte in dieser parlamentarischen Arbeit, wo ist diese parlamentarische Arbeit auch Anlass für Politikverdrossenheit und wie können die Piraten da den Finger in die Wunde halten und eben zeigen, dass es anders geht und damit Öffentlichkeit erzeugen, die dann auch dafür, dass parlamentarische Arbeit sich verändert, über den Druck der Öffentlichkeit. Und das muss die Logik sein. Und da sehe ich eben bisher wenig, dass es in die Richtung geht, sondern ich sehe sehr viel von Anpassung in ein parlamentarisches System, wo wir gesagt haben, klar machen zum Ändern und nicht klar machen zum Anpassen. Ja, aber da bist du ganz schnell bei der Diskussion, wie änderst du denn etwas? Es gibt sicherlich die Holzhammer-Methode mit der Brechstange und Kopf durch die Wand. Du kannst aber auch, ich sag mal, erstmal die Leute, die mit denen du nachher diskutieren musst, als Freund gewinnen, um sie dann um den Finger wickeln zu können. Und ich glaube, das ist eher so die Vision, die wir momentan im Landtag verfolgen. Ja, die Vision kann ich dir aber schon mal, also das ist meine einschätzende Lage und ich beanspruche für mich nicht, dass ich jetzt alle Piraten verstehe, ja. Aber ich kenne die Partei, glaube ich, so gut zu kennen als 2009er und es gibt ja welche, die sind noch viel länger dabei, dass bei einer Abstimmung und diesem jetzt für die Basis so aussehenden Wende und Anpassung, dass sie damit ein echtes Problem hätten. Und das ist das, was immer wieder für Ärger und Streit sorgt, weil natürlich die Basis sagt, wir wollen Dinge anders machen und jetzt erzählt ihr uns, das geht immer alles gar nicht. Und da gibt's einfach unterschiedliche Meinungen. Ich gebe dir zwar recht, dass man vielleicht bei dem einen oder anderen vielleicht überlegen muss, ob man das alles so durchsetzen kann, wie sich das die Piraten immer mal vorgestellt haben. Ich glaube, jedem war klar, dass das zu 100% nicht funktionieren wird. Aber die Angst, die besteht, ist das gänzliche Aufweichen. Und ja, man darf eins nicht vergessen, wir reden nicht jetzt darüber, dass 20 Piraten ganz anderer Meinung sind als die Basis, sondern nach meiner Wahrnehmung sind es ungefähr 10 Piraten, die ganz anderer Meinung sind. Also deswegen ist es ja eben nicht so. Und die ganze Piratenpartei, so wie sie existiert, wenn man vor 5 Jahren gesagt hätte, was vorhergesagt hätte, mit folgender Strategie wollen wir, dass wir 4 Parlamente besetzen, hätte jeder Profi gesagt, das könnt ihr so nicht schaffen, das ist nicht möglich. Und die ganze Piratenpartei hat belegt, dass viele Dinge möglich sind, die man vorher für unmöglich gehalten hat. Und deswegen sind wir halt der Meinung, dass man da auch politisch durchaus Wege gehen kann. Wobei man auch sagen muss, natürlich, ich will ja mit den Abgeordneten auch darüber sprechen und die einbinden und ihr dann sollen da vernünftige Argumente verkommen, warum man es anders machen kann. Aber Ingo, du kannst ja sicher sicherlich vorstellen, dass wir mächtig außer Haut fahren. Wie gesagt, alle, die es noch nicht gehört haben, hört euch die Sitzung an. Wenn man uns erzählt, man könne Sitzungen dann teilweise nicht öffentlich machen, damit die Gegenseite die Reden nicht vorher hört, und dann schüttelt man sich und sagt, aha, ihr besprecht die Rednerfraktion, das war ein Hauptargument. Und da wird es wirklich schwierig, Verständnis zu gewinnen. Nein, das Argument, was du gerade zitierst, da ging es nicht um die Reden, sondern um die Strategie der Anfragen und Vorgehensweisen. Nee, es ging schon um die Reden. Die Anfragenstrategie war ein eigenes Ding. Ich weiß nicht, ob du das ganze Ding gehört hast. Es ist ein Argument gewesen, da ging es um Reden. Und das ist nicht nur einmal gebracht worden, das ist wiederholt worden. Ja, witzigerweise ja, werden Gott, die Reden ja nicht in der Fraktion. Schwer. Der hat sich da um Kopf und Kragen gefaselt, als er das begründen wollte. Aber wir weichen auch so ein bisschen vom Thema gerade ab. Ja, stimmt, hast du recht. Die inhaltliche Diskussion sollte man da tatsächlich an einer anderen Stelle führen. Und das würde ich auch tatsächlich begrüßen. Also ich weiß nicht, ob so eine Liquid-Feedback-Umfrage nachher den gewünschten Erfolg hat. Weil wenn das würde ja bedeuten, es ganz viele Leute stimmen ab und die 20 Piraten sagen, jawohl, die haben abgestimmt, deswegen machen wir das jetzt genau so. Zustimmung... Stopp. Liquid Feedback hat den großen Vorteil, dass man das als Diskussionstool nutzen kann, weil man kann Gegenanträge stellen, man kann abweichende Anträge stellen und damit besteht die Möglichkeit, dieses Thema tatsächlich umfassend zu diskutieren, und wir haben erstmalig etwas, was die gesamte Basis interessieren kann, sodass also auch diese Einführung der Relaunch von Liquid Feedback dadurch erheblich befördert werden kann, und alleine deshalb ist das schon eine Geschichte, die einfach extrem sinnvoll ist. Ja, setzt aber trotzdem voraus, dass sich die 20 Piraten daran beteiligen. Nö, aus meiner Sicht ist die Sache, die ich jetzt jedenfalls geplant habe, quasi eine Liquid Feedback Petition als Ersatz für einen offenen Brief. Also nicht so eine beleidigte offene Briefnummer, die jetzt erstmal so ein Diktum ist, wie Harald gesagt hat, geworfen wird, ja, als Vorwurf, und womit halt eine unterdrückte Seele Öffentlichkeit gewinnen will, weil man sie ja sonst nimmt gegen die übermächtigen Abgeordneten, sondern ich möchte da quasi auch Anregungen einarbeiten und Stimmen zu hören und Diskussionsprozess auslösen. Aber ich möchte ganz vor allen Dingen auch erreichen, dass wenigstens alle 20 Piraten gezwungen sind, dieses Anliegen zur Kenntnis zu nehmen, dass wir wollen, dass sich da was ändert, und zwar in eine ganz bestimmte Richtung. Denn Begründung. Der Kai und der Creon und manchmal auch der Michel, die kommen nach wie vor noch in die Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit und natürlich der Daniel Dünge und erzählen uns ein paar Dinge und nehmen Stellung, auch vor allen Dingen bei solchen Fails, und erklären mal so ein bisschen, wie es zu Sachen wie Strafanzeige und so weiter kommt. Und wir heulen uns dann immer bei denen aus, ist schon zwei, dreimal passiert, ne, und machen denen einen Riesenzettel auf. Und es ist im Grunde, wie die Engländer sagen, preaching to the choir, ne, oder Eulen nach Athen tragen, heißt es, glaube ich, im Deutschen. Das sind nämlich genau die genau auf unserer Linie sowieso liegen. Und es heißt immer, die Richtigen erwischen wir nicht auf die Weise. Und ich möchte dieses Mal auch die Richtigen erwischen. Diese Liquid-Feedback-Geschichte, dass wenigstens die Leute, die da ständig diesen Scheiß produzieren, wenigstens einmal gezwungen sind, das irgendwo zur Kenntnis zu nehmen, selbst wenn sie es nicht an sich ranlassen, dass die Basis den Kaffee auf hat. Ja, aber das ist ja genau der Punkt, wo ich eben sagte, selbst die anderen Piraten, die du gerade nicht namentlich aufgezählt hast, die du damit erreichen willst, die wissen das. Und da die Diskussion haben wir tatsächlich geführt. Als wir gesagt hatten, wir wollen das und das jetzt nicht streamen, hatten alle 20, wie soll ich sagen, naja, schon Tränen in den Augen, weil sie gesagt hatten, eigentlich wollen wir, aber an dieser Stelle können wir einfach nicht. Das heißt, es gibt niemanden, der sagt, ich will jetzt gar nicht mehr streamen, oder der sagt, ich will jetzt nur noch jede zweite Sitzung streamen. Das Verständnis ist da. Und wenn ich über andere verstanden, was Daniel und was Sie ja gesichert haben, die sich an eine Abstimmung über das Genehmigen überhaupt nicht erinnern können. Also an welche Abstimmung nicht erinnern können? Du bist so schlecht zu verstehen. Ob das gestreamt werden soll oder nicht? Ja, das habe ich auch erst falsch verstanden. Wurde das nicht abgestimmt. Das ist nicht einfach rangekommen. Und ein Fraktionsmitarbeiter, und haben im Anschluss an den ohne dies stattfindenden nicht öffentlichen Teil, wo es um Bewerber und so weiter ging, einfach ein politisches Thema aufs Tapet gebracht, und da wurde das einfach nicht abgestimmt, sondern direkt besprochen. Das war quasi ein Versehen, ein Betriebsunfall. Also die Argumentation, das muss ich jetzt nochmal sagen, das hat ja gar keine Abstimmung stattgefunden, ob gestreamt wird oder nicht. Also das ist ganz schlechte Rhetorik. Dieser Rhetorik bin ich schon mehrfach begegnet. Ich habe es auch erst falsch verstanden. Es ist so, dass nicht abgestimmt wurde, ob gestreamt wird. Es wurde nur einfach nicht gestreamt. Aber man hat auch verfochten, dass selbst wenn abgestimmt worden wäre, dann hätte, also es wäre ganz klar auch ohne in Öffentlichkeit gelaufen, weil das wollte man ja auf gar keinen Fall, weil die ganze Strategie, die man sich überlegt hatte, ja auch gar nicht funktioniert hätte. Also dann unserer Diskussionsseite zu sagen, naja, ist ja gar nicht abgestimmt worden, das ist natürlich ein ganz, ganz, ganz plumper Trick, um uns da ins Unrecht zu setzen. Also dieses Argument höre ich jetzt schon wieder, da fahre ich ja bald außer Haut. Na gut, wie das jetzt an dem Tag gelaufen ist, kann ich tatsächlich auch nicht so sagen, weil selbst ich war nicht dabei, weil nicht öffentlich. Ingo, wir sind aber tatsächlich sehr abgewichen. Das, was ich, warum ich dir das eigentlich erzählt habe und dich jetzt eingebunden habe und dein Limit war bei 8 Uhr und jetzt habe ich schon 4 Minuten überzogen, ist, ich möchte dich einbinden und möchte dich auch für diesen Mittwoch, den 3. Oktober gewinnen, um 20.30 Uhr, dass du daran teilnimmst. An diesem Abend geht es eben nicht darum zu diskutieren, was da passiert ist. Dafür kann man sich den Stream anhören oder sich sonst wo austauschen, sondern es geht dann darum, so etwas zu entwickeln. Und ob sich die, du hast auch recht, ob sich die Leute am Ende dran halten, das ist nicht einklagbar, ich sage es immer wieder, wenn sich Leute nicht dran halten, dann tun sie es nicht und wir werden es nicht ändern können. Dafür sind sie frei in ihrer Entscheidung. Aber wir stellen eben, was Radbert gerade gesagt hat, an dieser Stelle offiziell fest, für die Fraktionsmitglieder, was die Basis möchte. Und wenn die Fraktionsmitglieder immer wieder gegen den Wunsch der Basis verstoßen, fällt es auf. Darum geht es am Ende nur. Und genau das haben wir derzeit nicht. Wir können es nicht definitiv sagen, was die Basis da möchte. Im Moment kann sich die Fraktion da quasi alles aussuchen. Oder eben die Leute, die es da nicht ganz so verstehen, wie es sein soll. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, finde ich gut. Gut, an alle Anwesenden hier, 3. Oktober, 20.30 Uhr im Raum Krähennest. Dir ist schon bewusst, dass das dieser Feiertag ist, ne? Tag der Deutschen Einheit, ja. Wir sind Piraten, das ist doch gut, da haben wir Zeit. Wir sind Nerds. Ja, ich habe auch schon. Ja. Der typische Nerd-Tweet, heute übrigens KV, habt ihr gelesen? Ob sie fragte nach einem Leasing-Modell für Fitnessgeräte oder Mieten oder irgendwie sowas, so Laufbänder und so. Ich sagte, ja, gibt es seit Urzeiten, man nennt es Muckibude. Und sie möchte das aber nicht mehr. Sie möchte das zukünftig in ihrem eigenen Heim haben, wo sie sich sportlich bewegt. Mit da iPad halt. Nerd, ja genau, und so weiter. Was wie der Nerd das halt so macht, wenn er sich bewegt, falls er sich bewegt. Ja, genau. Okay. Das war gut. Noch irgendeine Frage dazu oder eine Anmerkung von irgendwem? Ich habe eine ganz andere Frage, Tobi. Ja. Weil du ja alles also weißt. Ingo, wenn du jetzt noch bleibst, freut mich das, aber ich würde dir hiermit Feierabend entscheiden. Sehr löblich. Vielen, vielen Dank. Das Angebot nehme ich dankend an. Ich gehe dann jetzt mal zurück in die Badewanne. Du darfst abstempeln, ja. Tschüss. Ciao, Ingo. Viel Spaß noch. Ja. Okay. Frank, bitteschön. Entschuldige bitte. Meine Frage, weißt du eigentlich, wo die ganzen alten Fraktionssitzungen oder auch die Ausschusssitzungen und irgendwo verlinkt sind? Weil die machen das ja jetzt über dieses Livestream-Portal, wo du ja nur, wenn die Sitzung ist, aktuell was hast, ne? Ja, du streust Salz in die Wunde. Sag das nicht. Sag, die sind alle weg. Also ich wüsste nicht, wo ich drauf zugreifen könnte. Und obwohl wir vom Krähennest uns massiv Mühe gegeben haben, mit Unterstützung von dem Bubi-Mann auch mal eine Aufzeichnung zu bekommen, es hat niemand gesagt, dass wir sie nicht kriegen. Und es ist auch sicherlich nicht, dass es jemand nicht will oder so. Aber sagen wir so, die Agilität seitens der Fraktion, sich wirklich darum zu bemühen, dass wir solche Aufzeichnungen von Sitzungen bekommen, um sie vielleicht nochmal im Krähennest anzubieten oder vielleicht auch interessant Teile rauszuschneiden, die Motivation hat es bisher nicht gegeben. Jetzt also, ist der Ingo gerade weg. Ingo hat das jetzt am Bein, das auch zu unterstützen, wobei ich finde, dass das eigentlich nicht Ingos Job alleine sein kann. Aber gut, so ist die Situation derzeit. Ja gut, muss nicht passieren. Aber genau das ist ein Punkt, den habe ich ja in diesen Mails zu den LQF, mit dem LQF-Thread auch angesprochen. Es muss einfach möglich sein, dass die Fraktionen auch in dem neuen Portal dann wirklich sauber die Dinge thematisch zusammenbringt und alles, was damit zu tun hat, verlinkt ist in diesen Themenblöcken. Und das ist natürlich Arbeit, logisch. Von daher ist es auch gut, dass die Geld haben, um Leute zu bezahlen, die sowas das kontinuierlich machen können. Aber das ist die einzige Möglichkeit, dass du dem Bürger diese Dinge immer zur Verfügung stellen kannst, wann er sie braucht und nicht nur situativ, wenn er gerade Zeit hat, um zufällig dabei zu sein. Weil das ist einfach genau der Unterschied zwischen echter, sinnvoller Transparenz und eben so einer Pseudotransparenz, die man situativ halt mal eben herstellt und dann ist sie wieder weg. Also es gibt ein paar Faktoren, die auch einfach für ein reines Audioformat von Reden sprechen. Das Bild ist erstmal unwichtig, aber wenn ich es mir bei YouTube angucken möchte, dann soll das so sein. So, ich setze mich, habe mich also hingesetzt und habe die Reden der Fraktionsmitglieder, und da fehlen bestimmt immer noch welche, habe die also eben umgewandelt in MP3, habe sie runtergeladen, habe eine Kompression drauf gemacht, ich habe ja von Klaus ein bisschen was gelernt, dieses und jenes veranstaltet, damit das ganze Ding auch wesentlich besser und voller klingt und das Rauschen unterdrückt, und das mache ich dann pro einzelne Stück. Dann stelle ich natürlich fest, dass es richtig arbeitet. Das Krähennetz ist ja so aufgebaut, dass man über den Pirate Feed Lister problemlos von der Fraktion aus auch MP3s einstellen könnte. Und eben den Vor- und Abspann dran klickern, das ist auch nicht das Problem. In Summe ist es aber etwas Arbeit, vor allem eben die Qualität zu verbessern, und da gibt es ja auch Mitarbeiter der Fraktion, die sich bereit erklären, das zu tun. Zum Beispiel hat Jens Ballerstedt sofort gesagt, hör mal, ich mach das, ich kümmere mich, und ich habe dann gesagt, hör mal Jens, du bist da zwar Mitarbeiter, aber auch das ist deine Freizeitaktivität, was du da machst, und eigentlich erwarte ich von der Fraktion, dass sie sich darum bemüht, dass jemand bezahlterweise bei einem Gesamtetat, den Harald mir mal ausgerechneterweise genannt hat, von 4,2 Millionen Euro, die Reden vernünftig zu transportieren, so dass man sie sich bei Bedarf anhören kann. Und das muss eigentlich möglich sein. Und wenn ich mit einzelnen Fraktionsmitgliedern spreche, sagen die alle, das finden die gut. Nur, wir haben es bis heute nicht. Also, Frank, so viel zum Thema Salz in die Wunde. Ich habe es fast gedacht. Ja, mit dem Stream, so wie Harald es gerade schon sagt. Oh, der Klaus ist ja weg. Ja, also, dass sie immer so und so oft unterbrechen und das war's, da habe ich ja gar kein Problem mit. Nur, wie gesagt, die ersten Sitzungen sind ja wirklich noch über das alte Livestream-Portal. Dann haben sie es ja umgeändert. So, nur wie gesagt, danach war dann plötzlich, dass du gar nichts mehr findest, sondern nur noch auf Piratenstreaming gemacht wird. Deswegen habe ich jetzt gesagt, super, wird vielleicht irgendwo, werden die Beiträge doch mal noch vorhanden sein, um sich mal ein bisschen einzuarbeiten. Aber das war es ja nicht. Wobei, das kann durchaus sein, weil Piratenstreaming hat ja Piratorama, wo auch solche Aufzeichnungen zur Verfügung gestellt werden. Und es ist natürlich immer eine Frage, das kostet ein paar Euro noch zusätzlich, dass die Dinge wieder hochgeladen werden. Aber ich hoffe mal, dass, und da bin ich jetzt nicht ganz hoffnungslos, dass Piratenstreaming diese Streams automatisch erstmal hostet und sie dann irgendwann wegwirft, und dass das noch möglich ist, die dann im Piratorama oder anderweitig dann auch nochmal zur Verfügung zu stellen. Ja, normalerweise könnten sie es ganz fies sein. Die könnten das ins Landtagsportal von mir aus reinstellen. Die haben genügend Kapazitäten. Ja, darum geht's im Endeffekt ja nicht, weil diese technischen Dinge, die sind ja heutzutage immer nur noch eine Frage, dass man ein bisschen nachdenken muss, damit man das kostengünstig und vernünftig über die Bühne bringt und dass die Piraten das oder so Nein! Ne? Die Audioversion geht kostenlos. Also das kann nicht der Punkt sein. Und wenn eine Videoversion auch noch etwas Geld kostet wegen des erhöhten Speicherbedarfs, also das kann alles nicht das Problem sein. Tobi, das, ja? Du weißt, dass du im Land, der Landtag hat ja selbst die entsprechenden Dinger. Das heißt, du kannst dir ja die Landtagssitzung und die anderen Ausschüsse, alle, die mal aufgenommen worden sind, kannst du dir noch vor 20 Jahren angucken. Ja, wir reden aber jetzt von den Fraktionssitzungen. Ja und? Also, however, es liegt nicht an der Technik, machen wir es kurz, es liegt daran, dass man sich darum kümmern muss, dass man da eine Priorität aufsetzen muss. Ich glaube auch nicht, dass es daran liegt, dass die Fraktionsmitglieder das nicht wollen, aber however, ich weiß es nicht, es funktioniert halt nicht, das können wir feststellen. Also zu tun hat es auf jeden Fall mit Prioritätensetzung, und es ist halt von Anfang an nicht Priorität gewesen, eine vernünftige, transparente Kommunikationsbasis mit der Parteibasis, mit dem Landesverband und auch mit dem Bürger zu schaffen. Und das ist heute auch nochmal gewesen. Ich habe bis heute mich endlich mal bei dieser Piraten 20-Piraten-Liste anmelden können, habe das auch mit dem Oliver nochmal gemailt, und dann schreibt er mir auch zurück, ja, ich hätte recht, es wäre tatsächlich nicht einfach, diese Eintragemöglichkeit in die Liste zu finden, wäre noch immer to do. Ne? Und entschieden worden ist das in der Sitzung 29. Mai, dass sie es machen. Und seit dem 29. Mai haben sie es nicht geschafft, diese Situation zu verbessern, sondern es ist immer noch so, dass du nur, wenn du genau das Richtige aus dieser Adresse rausnimmst und bei Google eingibst, dann findest du die Seite, wo das ist. Und ansonsten gibt es keinen anderen Weg, das zu finden. Das ist völlig pervers. Ja, aber wer ist denn dafür zuständig für den ganzen Scheißblock? Also die haben jetzt mittlerweile seit Anfang September haben die feste Mitarbeiter für den ganzen EDV-Kram und das neue Portal wird von Mr. Topf aufgesetzt, der diese Ausschreibung gewonnen hat dafür. Und Mr. Topf ist ja selber jemand, der diese Dinge extrem ernst nimmt, sodass man da zumindest einen Partner hat, nicht nur irgendwie so eine beliebige Agentur, die sozusagen das macht, was der dumme Kunde eh nicht versteht, in Anführungsstrichen, sondern da ist jetzt die Konstellation bestmöglich und deswegen habe ich auch große Hoffnung, dass das dann in Kürze deutlich besser wird. Okay, also wenn wir jetzt nicht noch was haben, was wir unbedingt heute noch klären müssen, dann würde ich den offiziellen Teil vom Krähennest damit abschließen. Hat jemand da was gegen einzuwenden? Ich habe nichts gegen einzuwenden. Ich möchte aber mal darauf aufmerksam machen, dass wir die letzten Sitzungen zum Schluss immer ziemlich schnell abgehandelt haben und irgendwie so die Themen gar nicht richtig ansprechen konnten. Ja. Natürlich können wir das, was wir haben, verschieben, aber es sind doch der ein oder andere Punkt, was man eventuell mal einfach sprechen sollte. Du hast auch vollkommen recht. Dann würde ich doch einfach sagen, sprecht doch einfach ohne mich. Zeichnet nur bitte weiter auf. Die Datei dürfte nicht so groß sein. Meldet mir die zu. Ich mache hinterher einen Zusammenschnitt davon. Ich habe jetzt aber den Spiff und den, ich schätze mal, dass das Ande Gavi ist. Nee. Der Schamane. Ja. Okay, wir haben jetzt einen Podcast. Zumindest hat Fabian mich gebeten zu kommen für AG Drogenpolitik. Genau, so, und das ist eben genau der Punkt, deswegen muss ich mich jetzt verabschieden, weil ich dachte, wir schaffen das alles in einer Stunde. Als wir den Podcast angesetzt haben, wussten wir nicht, dass der klar kommen würde. Wie soll man das so machen? Macht einfach in Ruhe weiter und zeichne es auf und schick mir einfach den Link und ich baue das dann gleich an, aber baue das dann hinterher alles zusammen. Oder schick mir einfach die Datei, das müsste ja per Mail gehen, so viel wird es ja nicht mehr sein. Nee, wir können jetzt durchaus beenden. Also ich finde das schon wichtig, dass einfach auch so viel wie möglich dabei sind. Wir machen das einfach nächste Woche, aber wir sollten dann wirklich mal versuchen, einfach auch die Themen abzuarbeiten. Du hast vollkommen recht, ich sehe das auch so. Ich habe jetzt gerade nur gemerkt, dass ich die Sendung sage ich schon, oh geil, Krähennestkrankheit, dass ich die Sitzung jetzt anfange zu schließen, weil ich jetzt dringend weg muss. Das wäre ja auch nicht das Richtige. Aber noch ein Hinweis zu nächster Woche. Der 4. ist ja Donnerstag. Da findet am 19. die erste Mumble-Sprechstunde von Pirat Robert 20 Piraten statt. Und die wird dann auch regelmäßig stattfinden, aber eben halt, das ist dann genau zu dieser Zeit auch. Ich weise darauf hin, dafür gibt es eine Krähennest-Podcast-Bekanntmachung. Okay, dann würde ich sagen, euch allen einen schönen Abend und ich beende die Aufzeichnung. Schönen Abend! Jawohl. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @Krähennest mit AE.